Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Von Idioten umzingelt, wirklich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich tue ja immer, wenn ich knapp bei Kasse bin, bei Madame Röni bestellen. Dann kannst du Wurst, Fleisch bestellen, ist zwar der letzte Rotz. Alles total versalzen, aber wenn man knapp bei Kasse ist und es erst einen Monat später zahlen muss, dann passt das, ne? So, gestern, ich glaube, gestern, genau, gestern bestellt und war auch direkt in der Auslieferung heute. Und auf einmal stand dann da, könnte nicht zugestellt werden, Paket geht zurück. Ich wutentbrannte bei der DHL angerufen, habe gesagt, hier, ich stehe ja schon seit 20 Minuten am Fenster. Ich muss immer gucken, dass es nicht klingelt, damit mein Hund nicht bellt. Ja, und was war? Der Absender hat eine falsche Hausnummer drauf geschrieben. Ich beim Absender angerufen, beim Ab, beim Absender, beim, beim Versender, also beim dem, der mir das Fleisch geschickt hat, angerufen. Ja, da steht die Adresse drauf, die in der E-Mail drauf steht, ne? Ich guck mal nach. Oh, da steht ja nicht 367, da steht 300 Schlag mich tot. Ne? Wir schicken das doch mal neu raus. Hab den jetzt vor ein paar Stunden E-Mail geschickt, dass ich im Urlaub fliege und dass ich das nicht mehr haben möchte. Ne? Ich bin schon jahrelang der Kunde, wirklich jahrelang. Ne? Und ich glaube, da habe ich das schon in Nordrhein-Westfalen gewohnt. Oh, sorry. Schneide ich das raus? Nein. Oder Essen Oldenburg. Ich glaube, das habe ich erst in Oldenburg entdeckt. Ja. Röni. Röni. Also, wenn ihr mal kein Geld habt und so, einfach Röni eingeben und dann kriegt ihr innerhalb von ein paar Tagen, innerhalb von einem Tag die Sachen geliefert. Und, ja, bin schon jahrelang Kunde da. Also sowas passiert, wenn man Geringverdiener und Fruchtfliegenbestäuber einstellt. Ne? Wie kann man, wenn man per E-Mail bestellt, wo auch die Adresse drinsteht, wo ich schon jahrelang gespeichert bin, irgendwie die Hausnummer um 120, 30 Stellen sich vertun? Ne? Keine Ahnung. Naja. So, Mäuschen ist gerade wie in einem kleinen Knochen. Ich bin irgendwie total im Brötchen und stinke sauer heute. Ach so, fünfter Tag. Fünfter Tag heute nicht am Rauchen. Selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht, weil ich habe mein ganzes Geld verbraten und deshalb habe ich mir ja was bestellt zu essen. Das muss ich mal ein bisschen rumtricksen, muss ich mal gucken, wie. Ich habe noch 10 Euro, aber es sind meine Notfalls 10 Euro, falls mal irgendwas passieren sollte. Und Monat ist ja nächste Woche vorbei, ich glaube am Donnerstag oder so. Ne? Da stehst du am Fenster, guckst auch raus und denkst, warum fährt der Postwagen denn vorbei? Ich hatte ja eine Live-Zustellungstracking. Ne? Noch zwei Zustelloptionen, Häuser, keine Ahnung. Und da bin ich dran. Na gut, wir haben hier eine große Baustelle und die müssen ein bisschen anders fahren. Ich denke, warum fährt er denn vorbei? Hatte schon ein ungutes Gefühl, denke ich, da, weil er auch ganz woanders am Ausliefern war und so. Ne? Naja, ja, müssen wir durch. Ne? Und ja, gibt es noch was Neues? Ja, Gammel Gandalf hier, der hat heute Morgen um 2 Uhr bei mir geklingelt. Und ich dachte, Elli schlägt an, ne? Aber nö, die war am Pennen. Ne? Also, wenn der stramm ist, so. Ich verstehe das. Ich verstehe das wirklich nicht, wie man so ein, Entschuldigung, so ein asoziales Gesocks hier einziehen lassen kann. Das ist. Also der macht Geräusche. Ich sage immer, als ob er gerade einen Vibrator, ein Holzdildo ohne Vaseline ins Arschloch gesteckt kriegt. Ich darf nicht so laut fangen, hier an zu bellen. So, nicht ganz jugendfrei heute wieder. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Start ins Wochenende. Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen.